Die Road to WrestleMania, stark oder belanglos, jetzt hier im Wrestling-Quartett. Einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Wrestling-Quartett, dem Podcast von und mit euch hier bei wrestling-infos.de. Ein Moderator, zwei WE-Teammitglieder und du. Ich bin wie immer der Rodek und führe uns durch den heutigen Podcast. Damit aus dem Wrestling-Duo unser Wrestling-Quartett wird, brauchen wir natürlich noch zwei weitere Teammitglieder. Unser erster Gast gehört praktisch schon zum Inventar und ich freue mich sehr, dass er da ist. Unser WE-WhatsApp-Admin, der El Brando, unser Benny. Hallo, wie geht's dir? Schönen guten Abend. Mir geht's soweit ganz gut. Ich war letzte Woche ein bisschen erkältet und bin froh, dass wir jetzt erst heute aufnehmen. Da sind wir ja froh, dass du wieder genesen bist. Mich hat es übrigens auch ein bisschen erwischt, aber das wird schon wieder. Unser zweiter Gast feiert heute seine Premiere im Wrestling-Quartett, jedoch nicht die als Podcaster. Denn ihr kennt ihn alle als festen Bestandteil der Elite Hour. Er ist ein Mann, der mehr Wörter kennt, als überhaupt im Duden stehen. Er ist schlagfertiger als Stefan Raab und Harald Schmidt zusammen. Dean Malenko war der Man of Thousand Holes und er ist der Man of 10,000 Words. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hier ist er, der PBC-Baby, unser Stefan. Hallo, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Und ja, ich bin gespannt. Also, du hast gerade schon gesagt, mein Debüt in diesem Podcast-Format. Ich bin gespannt, was mich erwarten wird. Ja, ihr kennt den Ablauf von diesem Podcast ja bereits, aber dennoch gibt's hier eine kleine Zusammenfassung. Ich spiele eine Sprachnachricht ab, fasse das Ganze kurz zusammen und ihr habt dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren und eure Meinung dazu zu äußern und gerne auch Dinge hinzuzufügen, wenn ihr denn möchtet. Und wie immer machen wir das Ganze abwechselnd und beginnen mit Stefan, danach ist Benny dran, dann Benny, Stefan und so weiter, bis wir durch sind. So würde ich das einfach mal machen. Nachdem das nun erledigt ist, würde ich sagen, dass wir nun zu unserer ersten Sprachnachricht des Abends kommen. Und diese ist von Tim, der auch gleich an der Stelle mal gegrüßt wird. Bitteschön. Ja, erstmal guten Morgen. Road to WrestleMania, stark oder belanglos? Ich finde, die Road to WrestleMania, die ist wie jedes Jahr eigentlich immer genau das perfekte Highlight eines jeden Wrestling-Fans. Und ich finde diese Road to WrestleMania ziemlich stark, gerade auch unter der Ära von Triple H. Wir haben es gesehen, was letztes Jahr alles mit Mania möglich war unter der Leitung von Triple H. Also da war ich letztes Jahr mehr als begeistert gewesen. Und ja, Triple H, der hat einfach auf gut Deutsch gesagt, dieses Zeug, eine geile Mania zu gestalten, was halt unter der Leitung von Vince McMahon, sage ich jetzt mal, unter der damaligen Leitung, halt nie so war. Die Matches, die dort unter der Leitung von Vince damals gebookt wurden, und wenn man das jetzt so vergleicht zu der Leitung von Triple H, ist es doch schon immer ziemlich verstarkes. Alright, vielen lieben Dank, Tim. Tim findet die Road dieses Jahr auch wieder ziemlich stark und scheint das Produkt auch unter Hunter mehr genießen zu können als damals unter Vince. Ich denke, den Rest hat man ja ganz gut gehört. Stefan, was möchtest du zu dem sagen, was wir gerade von Tim gehört haben? Bitteschön. Also ich bin fast schon überrascht über die positive Sichtweise. Wenn ich ehrlich bin, vor etwa 2 Wochen, wenn du mich da gefragt hättest, beziehungsweise wir dann den Podcast aufgenommen hätten, dann hätte ich die aktuelle Road zerrissen. Also vor 2 Wochen fand ich es wirklich mit die schlechteste, die ich in meinem jungen Dasein wahrscheinlich mitbekommen habe, davon ausgehend, dass ich vielleicht so seit ich 13, 14, 15 bin, also so seit 11, 12 Jahren, WWE intensiver verfolge, kann ich mich selten daran erinnern, dass ich wirklich so wenig into it war wie dieses Jahr. Jetzt, in den letzten 2 Wochen haben sie, finde ich, wirklich nochmal was rausgerissen. Also in der letzten Raw-Ausgabe in London plus jetzt SmackDown und Raw, die wieder in den USA waren, bin ich so ein bisschen drin, aber ich bin immer noch nicht wirklich begeistert davon. Ich möchte es aber auch natürlich niemandem schlecht reden. Also wenn jemand da voll drin ist und sagt, er hat unfassbar Bock drauf, dann bin ich die letzte Person, die da jetzt irgendwie sagen will, nee, du sollst keinen Spaß dran haben. Es ist einfach nur dieses Jahr nicht so ganz meins. Aus vielen verschiedenen Gründen, da werden wir wahrscheinlich gleich noch irgendwie dann bei den Sprachnachrichten noch drauf eingehen, deswegen möchte ich gar nicht zu lang reden, bin aber nicht ganz so euphorisch wie der liebe Tim. Alright, vielen lieben Dank, Stefan. Mein lieber Benny, was kannst oder möchtest du denn zu den bereits gehörten Ausführungen sagen und oder ergänzen? Bitteschön. Ich muss eigentlich auch sagen, ich bin noch nicht ganz so hyped. Es gibt so 2-3 Matches, wo ich wirklich sage, ja, da habe ich Bock drauf, das haben sie gut gemacht. Was bei mir so ein bisschen überschattet, ist die Verletzung von Kevin Owens. Und ich freue mich eigentlich immer sehr auf Kevin Owens WrestleMania-Matches. Fängt schon an mit seinem Entrance mit KO Mania, T-Shirt-Nummer, was weiß ich. Und das hat es bei mir eigentlich eher so ein bisschen getrübt. Gut, der Aufbau im Moment, wenn wir über das Segment mit Charlotte und Tiffany Stratton sprechen, das war für mich gefühlte Weltklasse, obwohl sie ja anscheinend vom Skript abgewichen sind, aber für mich war es Weltklasse, hat mich richtig gecatcht, obwohl ich beim Frauenwrestling echt gar nicht drin bin. Und ja, ich würde es genauso machen und würde sagen, ich spreche nicht so viel, weil wir werden wahrscheinlich noch auf einzelne Matches zu sprechen kommen. Das mag natürlich sein. An der Stelle möchte ich sagen, dass sich der Aufnahmezeitraum auch etwas länger hingezogen hat, weswegen bei der einen oder anderen Aufnahme dann noch nicht klar war, dass Kevin Owens bei der Mania nicht antritt. Das möchte ich im Vorfeld dann gerne mal loswerden. Aber erstmal vielen lieben Dank auch an dich, Benny. Und ich würde sagen, wir machen dann einfach straight weiter und die nächsten Grüße gehen an unser Wrestling-Quartett-Urgestein Jace. Bitteschön. Okay, da sind wir wieder. Also, die Road to WrestleMania dieses Jahr. Fangen wir mit dem Positiven an. Wir sind sehr viel international unterwegs. Es ist wirklich auch schön, mal zu sehen, dass die Road to WrestleMania mal nicht einfach nur heißt, okay, wir gehen Live-Events irgendwo anders machen, sondern es ist wirklich Raw, SmackDown, findet über einen längeren Zeitraum woanders statt. Du hast einfach das Gefühl, die Road to WrestleMania ist halt nicht dieses, okay, wir sind die ganze Zeit in der US und gut ist. Machen wir mit dem Negativen weiter. Die Storylines fühlen sich einfach absolut langweilig an. Die Aufbauten für Mania sind einfach irgendwo nicht da. Ich sag nur solche Match-Ansätze wie Drew McIntyre gegen Damian Priest oder auch Rollins und Reigns, die einfach randomly Punk mit reinbekommen. Und über Rumble und Chamber müssen wir nicht reden. Alright, vielen lieben Dank, Chase. Jace findet es cool, dass Raw und SmackDown innerhalb der Road auch international stattfinden und nicht nur im US-amerikanischen Raum. Die Storylines hingegen seien langweilig und die Aufbauten nicht vorhanden. So, Benny, jetzt sind wir hier auch ein bisschen negativer eingestellt. Was möchtest du denn dazu sagen? Bitteschön. Na, die Sache ist, wenn er anfängt mit Rumble und Elimination Chamber, erwähnen wir nicht. Ja, okay. Roddy, du weißt, wir hatten auch den kleinen Disput, als der Uso den Rumble gewonnen hat. Ganz genau. Ich fand's eine wahnsinnige Überraschung, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich hatte gedacht, das wird wieder der alte Scheiß mit CM Punk gewinnt das Ding oder Roman Reigns gewinnt das Ding. Und da war ich sehr überrascht und war eigentlich auch sehr zufrieden damit. Auch jetzt diese Zwischensachen mit Gunther zusammen und so weiter. Da war ja auch dieses Segment, wo Gunther ihn so blutig geschlagen hat, wo er ihn attackiert hat, fand ich eigentlich auch ganz gut. Die Sache ist halt, vom Rumble bis zu Mania sind halt irgendwie fucking 3 Monate fast. Um da dann richtig was aufzubauen, ja, dass sie das ein bisschen verschlafen haben, okay. Zu dem Thema mit Roman Reigns gegen Seth Rollins. Da hatten wir ja jetzt Punk mit reingewürfelt. So einfach reingewürfelt wurde er ja nicht. Das hatte ja doch irgendwie einen Bezug mit Paul Heyman, was ich wiederum befürworte, weil Heyman einfach der Gott am Mike ist. Auch das Segment bei Raw, wo Seth Rollins fragt, ja, wie viel wert bist du denn? Und schubst ihn und die ganze Zeit. Und dann packt er ihn einfach mal und scheißt ihn zusammen. Und dann kriegt er trotzdem noch eine ab. Und dann kommt Punk. Fand ich eigentlich ganz gelungen. Wir haben allerdings doch 1-2 Matches, wie zum Beispiel McIntyre gegen Damian Priest, wo ich sage, ja, da freue ich mich auch nicht drauf. Alright, vielen lieben Dank, Benny. Mein lieber Stefan, du bist an der Reihe. Was möchtest du denn zu dem sagen oder ergänzen, was Jace gerade gesagt hat? Denn er ist ja ein bisschen negativer eingestellt. Bitteschön. Also erstmal zu seinem ersten Punkt, dass die Road auch in Europa war, beziehungsweise halt generell Übersee, fand ich als in dem Moment, als ich es gehört habe, auch ziemlich positiv. Jetzt ist natürlich die Frage, woran lag es, dass viele der europäischen Show, wie ich eben schon meinte, wirklich schwach waren. Also weil ich war jetzt beispielsweise bei der Raw-Ausgabe in Brüssel vor Ort und bei der SmackDown-Ausgabe in Bologna und ich muss sagen, die Shows waren wirklich nicht gut. Also vor allem die SmackDown-Ausgabe in Bologna, die war schon wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schlecht. Das war schon hart. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, bringt es wirklich so viel, dann so viele Shows in Europa zu machen, wenn du halt dafür jede Show mit angezogener Handbremse ablaufen lässt, weil du irgendwie die, was weiß ich, woran es liegt, den Europäern einfach nicht eine gute Weekly gönnst. Wie eben schon gesagt, 2 Weeklies waren ungefähr in Europa gut und der Rest war ziemlich, ziemlich schlecht. Also House-Shows mit Werbungen drin. Zu den anderen Punkten, da bin ich mehr bei El Brando. Also ich fand jetzt auch Punk, Reigns und Rollins eigentlich gar nicht so verkehrt. Auch da, wie gesagt, in den letzten 1-2 Wochen ist da sehr viel mehr noch Gutes passiert. Vorher hatte ich es auch nicht so sonderlich positiv empfunden. Und bei anderen Matches gehe ich dann auf jeden Fall mit. Also McIntyre gegen Priest ist dünn. Und das ist, glaube ich, halt ein Beispiel davon, dass es einfach schwierig ist, wenn du halt 2 Weeklies hast, 5 bis 6 Stunden Sendezeit und musst halt dann plus minus 14 Matches eine Storyline geben, um sie halt dann auf eine Mania-Card zu bringen. Und das ist halt wirklich, wirklich schwierig. Und auch dieses Jahr, aber das ist ein bisschen auch schon ein Kritikpunkt der letzten Jahre bei mir auch gewesen, dass es einfach zu viel ist und ich dann lieber 8 Storylines habe, die gut aufgebaut sind und die in einer Nacht mir angucken kann, als halt 2 Nächte 14 Storylines und wenn ich ehrlich bin, die Hälfte der Matches interessieren mich überhaupt nicht und die Sieger sind wahrscheinlich auch relativ egal und nebensächlich und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich auch wieder dieses Jahr die Road nicht sonderlich gut finde, einfach nur, weil es zu viel ist und zu viel halbgares Zeug mit semi-gut ausgearbeiteten Storylines. Ich meine, ich könnte da jetzt hier einige Matches nennen, die bei mir unter diese Kategorie fallen würden. Das ist halt wieder ein Problem, da stimme ich dem User, dessen Namen ich gerade kurz vergessen habe, das tut mir wahnsinnig leid, Jace, stimme ich in dem Punkt auf jeden Fall zu. Okay, da habe ich mal eine Frage zwischendurch. Genau, du warst ja in Bologna und in Brüssel. Sage mal, nimm die für die Tickets mehr oder weniger Geld als bei den House-Shows, wenn die sonst so auf Tour gehen? Das würde mich mal interessieren. Dafür müsste ich jetzt wissen, wie teuer die House-Shows-Tickets sind. Also ich sag mal so, im zweistelligen Bereich wird da auf jeden Fall schwierig, ein Ticket zu bekommen, irgendwo in der Arena. Aber auch generell sind ja die Ticketpreise in den letzten Jahren exorbitant angestiegen. Das ist korrekt, ja. Was ja auch ein Grund ist, dass Mania dieses Jahr nicht ansatzweise bislang ausverkauft ist. Also da sind noch 30.000 Tickets zu haben. Und also ich bin mir nicht mehr sicher, was ich bezahlt habe. Ich hatte auch nicht die besten Plätze in der Arena, aber da war, glaube ich, einmal eine 1 vorne und das andere mal eine 2 vorne. Und wie gesagt, Heiliger. Und da fangen wir gerade an, mehr oder weniger, mit den Ticketpreisen. Ja, da hast du noch einen Balken vom Gesicht wahrscheinlich dann, ne? Darf ich noch kurz was dazu? Ja, natürlich. Weil du ja meintest, die mit angezogener Handbremse, dass sie die Weeklies gemacht haben. Ich finde auch schon, dass sie stellenweise die Pay-Per-Views, die in Europa stattgefunden haben, mit stark angezogener Handbremse bestritten haben. Definitiv gehe ich mit. Also Bash in Berlin oder was wir jetzt noch beispielsweise in UK zwischenzeitlich hatten oder in Frankreich oder so, das waren absolute B- bis C-Pay-Per-Views. Also das waren für mich House-Shows. Gefühlt, ja. bis dass irgendwelche Women's Tag Team Title gewechselt sind. Aber ansonsten ist es halt schwächer als das, was man in den USA wahrscheinlich bekommt. Oder Saudi-Arabien. Ja, Chris, Thorsten, Andi und ich, wir haben den Flashback-Podcast aufgenommen von WrestleMania 8. Der wird auch noch demnächst erscheinen. Und da hatten sie auch 62.000 Leute in der Arena und haben aber 15.000 Tickets verschenkt. Also wer weiß, vielleicht gibt es ja hier auch noch das eine oder andere umsonst. Das wäre doch was, oder? Also gerade noch kurz zur Info mit den angesprochenen 30.000. Also es ist ja zwei Nächte und ungefähr 65.000 passen natürlich dann pro Nacht rein. Und ich glaube, sie haben pro Nacht ungefähr 50.000 bislang verkauft. Also ungefähr noch 15.000 pro Nacht, 30.000 insgesamt übrig. Wir sind jetzt noch knapp zwei Wochen vor dem Event. Also wird sportlich, wenn man die für den üblichen Ticketpreis von ein paar hundert Euro verkaufen will. Und wie gesagt, bei Mania reden wir davon, dass, glaube ich, die günstigsten Tickets bei so 300-400 Euro pro Nacht starten. Und bis in die Tausender dicke mal hochgeht. Also weiß ich nicht, wer da so spontan noch so viel Geld auf dem Konto hat, um da mal problemlos nach Las Vegas zu fliegen. Ach, ja. läuft doch besser als bei AEW. Müssen wir mal Ben anquatschen und fragen, ob er seine Connections mal locker machen kann in die USA. Und vielleicht sind wir ja dann auch irgendwie dabei. So, meine Lieben, dann kommen wir auch nun zur nächsten Sprachnachricht und diese ist von Tobi aus Stuttgart, an den natürlich auch erstmal ein paar Grüße rausgehen. Bitteschön. Die Road to WrestleMania. Ich bin jedes Jahr ein Fan davon. Nur dieses Jahr, dadurch, dass Mania ja erst Mitte April stattfindet, finde ich es ein bisschen zu lang. Weil dadurch fühlt sich die Road to WrestleMania ein bisschen zu lang gezogen an. Und den Schwung, den man letztes Jahr von WrestleMania 40 hatte, bei der Road to WrestleMania, hätte man ein bisschen mitnehmen können zur Road to WrestleMania 41. Ich finde es cool, dass man die Road to WrestleMania zum Teil in Europa macht. Schön und gut. Aber es fehlt mir das gewisse Etwas. Diese bisschen Spannung noch, die fehlt mir dieses Mal. Daher muss ich sagen, diese Road to WrestleMania fühlt sich nicht so gehypt an für mich wie sonst. Schöne Grüße, Tobi aus Stuttgart. Alright, vielen Dank, Tobi. Tobi findet, dass sich die Road dieses Jahr etwas hinzieht, da Mania erst Ende April stattfindet. Ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt, ne? Am 20. April findet es erst statt. Das war ja sonst immer ja, Ende März, Anfang April, 1. Aprilwoche. Und wie auch Jace eben, findet er den internationalen Weg eigentlich ganz cool. Ist aber dieses Jahr nicht so gehypt. Stefan, hast du auch das Gefühl, dass sich die Road dieses Jahr so hinzieht? Bitteschön. Gehe ich mit. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es daran liegt, dass wir jetzt einfach diese drei Wochen mehr füllen müssen als sonst. Kann natürlich sein. Ich bin aber auch auf jeden Fall ganz bei Tobi aus Stuttgart, dass beispielsweise die Matches, die durch den Rumble-Sieg ja feststehen, also Jey Uso und Charlotte Flair, das sind beispielsweise auch zwei Fehden, die für mich nie heiß geworden sind. Und da kann es natürlich dran liegen, dass drei Monate zu füllen mit einem Match, von dem wir wissen, dass es stattfinden wird, wahnsinnig viel ist, wahnsinnig lang wird. Und ja, wie gesagt, es waren für mich einfach jetzt zwei Beispiel-Storylines, die einfach nie heiß wurden. Und ich glaube jetzt auch in den nächsten zwei Wochen nicht mehr wirklich werden. Und bei den anderen Sachen ist ja ein bisschen die Frage, wann das dann ungefähr festgemacht wurde, zumindest noch die beiden durch Elimination Chamber. Gut, also ich finde auch bei einem Cena gegen Rhodes hast du einfach das Problem, dass Cena nur ungefähr bei der Hälfte der Ausgaben anwesend ist und das macht es halt nicht leicht, eine WrestleMania-Story aufzuziehen. Aber auch da bin ich, glaube ich, bei Tobi aus Stuttgart. Wenn du halt sechs Wochen hast und Cena ist nur dreimal davon da, dann ist es halt natürlich ein bisschen schwierig. Und ja, die Frage ist, ob es nur der Zeitfaktor ist oder auch inhaltlicher Natur. Aber da bin ich ansonsten bei ihm. Ich glaube, zur Europa-Thematik habe ich gerade schon genug gesagt. Alright, vielen lieben Dank, Stefan. Benni, ich gebe die Frage einfach mal so 1:1 weiter. Hast du das Gefühl, dass sich die Road dieses Jahr so hinzieht? Bitteschön. Ja und nein. Also ja, bei den Rumble-Gewinnern und so weiter, da kann man darüber sprechen. Ja, da gehe ich mit, dass sich das da zieht. Aber wir hatten es zum Beispiel im Off noch. Oder du hattest es am Anfang gesagt, dass sich die letzten zwei Wochen sehr viel entwickelt hat. Und ich weiß nicht, ob sich das einfach nur so lange zieht, weil eben diese, ich sag jetzt House-Shows in Europa, die man als SmackDown und Raw-Folgen verkleidet hat, dass sich es deswegen länger zieht oder allgemein. Ich persönlich finde, ja, bei den Main-Events, sage ich jetzt mal, zieht sich das. Und bei den anderen Fäden. Finde ich eigentlich nicht, dass es sich so zieht, wenn man jetzt guckt, was könnte noch kommen. Auch zum Beispiel Kevin Owens Verletzung, dann der RKO gegen Nick Aldis. Vielleicht sehen wir ihn bei WrestleMania gegen Randy Orton, was ich geil fände, muss ich einfach mal so sagen. Aber das sind alles Spekulationen. Und ja, das ist mein Punkt so. Okay, vielen lieben Dank. Ja, ich gehe mal davon aus, es kommt halt auch drauf an, wann für den jeweils Einzelnen die Road tatsächlich beginnt. Ne? Also beginnt sie jetzt mit dem Rumble oder mit der Chamber? Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Für mich persönlich hat die Road eigentlich jedes Mal mit dem Rumble begonnen, logischerweise, weil... Na, das wird ja auch so kommuniziert. Ja, gut, aber dennoch ist das Empfinden ja subjektiv und man kann ja zum Beispiel auch, wenn du siehst, der Jey Uso hat den Rumble gewonnen, sagen, ja, okay, ist jetzt irgendwie nicht so toll und der Herausforderer für den anderen Titel wird ja dann erst bei Elimination Chamber geklärt, was ja in dem Fall Cena war und dass Jey Uso den Rumble gewonnen hat und dann auf den B-Titel geht, das ist... Die Diskussion will ich jetzt leider nicht nochmal aufmachen und würde deswegen sagen, dass wir dann zur nächsten Sprachnachricht kommen und die ist ebenfalls wieder von einem Tobias, aber von Tobias Hofland, der damit auch recht herzlich gegrüßt ist. Bitteschön. Normalerweise sollte eine Road to WrestleMania stark sein, das hat man im letzten Jahr ja gesehen mit der Vorbereitung auf das Main Event, was dann sogar 2 Tage bei WrestleMania in Anspruch genommen hat. Oder auch die Einbindung von CM Punk und Drew McIntyre und Seth Rollins. Aber gut, letztes Jahr war natürlich nochmal was ganz anderes mit einer 10-jährigen WrestleMania, WrestleMania 40. Aber dieses Jahr ist das ja komplett eingeschlafen. Da gibt es keinen wirklichen Aufbau, keine wirkliche Vorbereitung. Man hat immer mal wieder Spots, die viel Zeit einnehmen, viel Raum einnehmen, aber wenig sagen, man erfährt nichts Neues, man lässt den Cena quatschen, wobei man selber nicht weiß, warum und man selber da auch nicht hintersteht und das glaubt. Von Gunther und Jey Uso wollen wir gar nicht mal reden und das Triple Threat Match kriegt auch viel Zeit, ist aber definitiv kein Main Event. Von daher, die ist ja eher schlecht. Alright. Vielen Dank, Tobias. Benny, ist denn wirklich alles so schlecht, wie es teilweise hier erzählt wird? Nein. Und zwar, ich glaube, wir sind ja jetzt alle schon lange genug Wrestling-Fans. Und wenn man mal so guckt, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, wie WrestleManias aufgebaut wurden, ich glaube, wenn wir jetzt mal ehrlich miteinander sind, waren wir mit jedem WrestleMania-Aufbau irgendwie unzufrieden. Und trotzdem saßen wir nachts vorm Fernseher und haben uns den Scheiß angeguckt. Sag ich ganz klar so, wie es ist. Zu dem Punkt, das Triple Threat Match ist kein Main Event. Ja, da gehe ich vollkommen mit. Ich weiß nicht, warum das plötzlich bei Nacht 1 im Main Event steht, obwohl es da gefühlt um nichts geht, außer um Prestige. Und eigentlich müsste Jimmy Uso. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt heute. Gegen Gunther im Main Event einfach. Das müsste das Main Event sein. Da geht es um den Titel, da geht es um was und nicht irgendein Triple Threat Match mit Roman Reigns, Seth Rollins und CM Punk. Ja, na gut, die Sache ist natürlich, dass du das Match auch schon gehabt hast, ne? Gunther gegen Uso, sogar auch um den World Title. Weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat, ob Uso den Rumble-Sieg nur gekriegt hat, weil er so viel Merch verkauft und so weiter. Aber vielleicht hat da Stefan ja auch noch ein paar Einblicke. Warum hat Cody seit einem Jahr den Titel? Weil er viel Merch verkauft. Ja, das ist korrekt, aber dennoch verkauft Uso ja momentan wirklich viel Merch und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen er den Rumble gewonnen hat. Wie gesagt, vielleicht mag Stefan dazu auch noch etwas sagen. Die Frage kann ich einfach mal so 1:1 weitergeben, ob wirklich alles so schlecht ist, wie es teilweise erzählt wird und wenn du da noch irgendwelche Informationen bezüglich Jey Uso hast, dann immer her damit. Stefan, bitteschön. Ich versuche mal kurz alle Aspekte irgendwie aufzugreifen, weil jetzt ein paar Sachen dabei waren. Ich glaube, fangen wir mal an mit dem Vergleich zu letztem Jahr. Ich denke, viel, besonders wenn wir in der Retrospektive mal drauf schauen, geht viel von dem oder den Main Events aus. Und ich glaube, bei manchen Midcard-Fäden vergessen wir mal ein bisschen im Nachhinein, dass da vielleicht die Story auch ein bisschen dünn war. Und letztes Jahr hatten wir nun mal den Fall, dass wir einfach Paul Heyman, Roman Reigns, Cody Rhodes und The Rock da hatten, gefühlt in Höchstform, eine 3-4-jährige Storyline mehr oder weniger dann halt kulminiert ist. Und das hat man halt gemerkt, dass du dadurch eine sehr gute Main-Event-Storyline hattest und das hat einfach positiv auf alles andere abgefärbt. Jetzt hatten wir dieses Jahr wahrscheinlich die größte Storyline mit Cody gegen Cena, ja. Mit einem Rock, der seit 6 Wochen nicht mehr anwesend ist, aber immer mal wieder seine Finger im Spiel hat, John Cena, der nur jede zweite Woche vielleicht anwesend ist und ansonsten halt ein Cody Rhodes, der irgendwie im Alleingang diese Story gerade irgendwie auf dem Rücken trägt. Und das ist natürlich schwieriger. Das heißt, es fehlt dieses Jahr so ein bisschen, glaube ich, diese große Storyline, die wirklich alles andere auch ein bisschen größer und wichtiger erscheinen lässt. Und ich glaube, das ist so einer der weiteren Hauptprobleme, die einfach dieses Jahr bei der Mania oder bei der Road to WrestleMania vorhanden ist. Zu der Frage mit dem, was ein würdiger Main Event für Nacht 1 ist, glaube, da ist einfach der relevanteste Punkt, wegen wem kaufen sich die Leute Karten, wer sorgt für die Zuschauerzahlen und das ist bei weitem nicht Gunther oder Jey Uso, also beileibe nicht. Für, wenn man sich auch beispielsweise die Ratings anguckt, hat man immer die Peaks drin, wenn beispielsweise ein Roman Reigns, ein CM Punk oder ein Cody Rhodes halt auch zu sehen ist. Und bei einem Cody Rhodes würde ich auch widersprechen, dass es halt nicht irgendwie an seinen Merch-Verkäufen liegt. Man merkt auch in ganz vielen anderen Statistiken, dass einfach ein Cody Rhodes besser zieht als Großteil des restlichen Rosters. Dementsprechend hätte ich das als Main-Event von Nacht 1 genommen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich kann die Beweggründe dahinter verstehen, weil es einfach vor allem mit Punk und Roman, Rollins wahrscheinlich ein bisschen weniger, zwei deiner Zugpferde sind in ganz vielen relevanten Statistiken. Ansonsten hätte, meine Wahl wäre wahrscheinlich der Women's World Title geworden, also das Three-Way zwischen Io Sky, Bianca Belair und Rhea Ripley, also in dem Punkt gefragt, das wäre mein Main-Event für Nacht 1 eigentlich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es noch einen dritten Punkt gab, den ich ansprechen wollte. Vielleicht komme ich später nochmal drauf. Ich habe mir gerade vergessen, dazu Notizen zu machen, deswegen vielleicht fällt mir einer ein. Ich hatte noch angesprochen, dass meiner Meinung nach Uso den Rumble gewonnen hat wegen den guten Merch-Verkäufen. Vielleicht wolltest du da was zu sagen, ich weiß es nicht. Das wird mit Sicherheit ein Aspekt sein. Man muss ja aber auch trotzdem fairerweise dazu sagen, dass ein Jey Uso für wahnsinnige Stimmung und Zuschauerreaktionen in der Halle auch beispielsweise sorgt. Und was man ja liest, war ja auch dieses Match schon seit Monaten geplant im Voraus. Also, dass das der eigentliche Mania-Plan schon war. Deswegen wird das mit Sicherheit keine spontane Aktion gewesen sein. Und irgendeine Entscheidung wird man sich halt gedacht haben, ob ich die gut finde. Ehrlich gesagt nicht, nee. Dass man da jetzt praktisch die Sami Zayn-Storyline aus dem Vorjahr praktisch 1:1 kopiert. Aber gut, ich glaube auch das, was du, El Brando, eben gesagt hattest, man ist halt immer mit irgendwas auf der Road unzufrieden, sei es einzelne Ansätze, sei es, was halt mal ein Main-Event ist oder halt der Aufbau von einer bestimmten Story. Ich glaube, das ist einfach so subjektiv, dass es halt für niemanden die perfekte Road to WrestleMania gibt. Hast du sehr schön gesagt, gehe ich vollkommen mit, weil da könnte man jetzt das Gegenargument bringen, weil du vorhin meintest, letztes Jahr wurde die Mania eben von dem Main-Event getragen. Was war der Main Event von WrestleMania 39? Ich erinnere mich nicht mehr. Cody Rhodes gegen Roman Reigns. An Tag 2 und an Tag 1? Müsste Frage. Das nicht das Tag Team Match gewesen sein, als die Usos ja, genau. verloren haben gegen Owens und Zayn? Ja, stimmt. Ja, aber siehst du, da wäre ich jetzt, hätte ich euch nicht gefragt, ich wäre jetzt nicht draufgekommen. Ich hätte wahrscheinlich gleich gegoogelt. Ja, was ich halt meine ist, es führt es so ein bisschen ad absurdum, weil wir halt Jey Uso gegen Gunther schon bei Bash in Berlin hatten, ne? Also das war vergangenen August und wenn du dann, Stefan, erzählst, dass man sagt, dass es schon länger geplant sei, dann frage ich mich, warum hat man das dann vorher schon in Deutschland gebracht, verstehst du? Aber in Deutschland hatten wir aber Randy Orton gegen Gunther. Ich weiß, Randy Orton gegen Gunther, ja. Wir hatten das bei Saturday's Night Main Event, hatten wir das, glaube ich, 14. Ja. Dezember oder war das, ja, genau, das Mitte Januar, irgendwann so der Dreh müsste das gewesen sein. Ja, ja, genau. Aber gab es das nicht auch schon öfter, dass solche Matches irgendwie auf House-Shows schon ausgetragen wurden, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert? Ich habe irgendwas dunkel im Kopf, dass es irgendwas auch schon mal gab auf irgendwelchen House-Shows, um zu gucken, ob das bei Mania funktionieren würde. Also das grundsätzlich hast du das öfter mal, also dass du House-Show-Matches schon mal ausprobierst. Jetzt in dem Fall weiß ich nicht genau, ob es Gunther und Jey Uso dann halt in dem Szenario dann auch irgendwie schon mal gab, aber grundsätzlich ist es bei WWE keine Seltenheit. Und vor allem, hast du ja gerade richtig gesagt, das war Saturday Night's Main Event, korrekt. So, und das hat man ja auch schwer beworben. Das war, glaube ich, im Januar müsste das gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Müsste ich jetzt nachschlagen, aber habe ich gerade tatsächlich keine Zeit zu. Vielleicht kann das ja jemand von euch noch nachholen, wenn ihr... Kann ich kurz noch eine Sache einwerfen, weil das gerade noch thematisch passt? Ich glaube... Eine Sache, die einfach bei Jey Uso gerade so ein bisschen das Problem ist, dass, also natürlich, wie eben schon gesagt, und das würde ich jetzt auch nochmal wiederholen, bei den Fans in der Halle ist er wahnsinnig over, aber ich glaube, bei ganz vielen Zuschauern zu Hause hat er ganz viel an Stellenwert verloren, weil einfach Jey Uso in-Ring in den letzten ein, zwei Jahren wirklich die großen Matches, die er hatte, waren wirklich, wirklich schlecht. Also letztes Jahr Jey Uso gegen Jimmy Uso, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden, das Match war schlecht. Jey Uso gegen Gunther bei Saturday Night's Main Event war schlecht. Also beispielsweise dieses 40-Sekunden-Match in, das war glaube ich in Brüssel, zwischen Jey Uso und Austin Theory oder Grayson Waller, einer von den beiden. Das Match ging 40 Sekunden. Jey Uso hatte zwei Moves und die hat er beide verbotscht. Und auch sonst kann ich mich an kein Match von Jey Uso in den letzten 12 bis 24 Monaten erinnern, also Singles-Match, wo ich sagen würde, das war okay. Die meisten davon sind wirklich schlecht. Und das ist halt auch ein Punkt, weswegen ich mit dieser Story einfach unzufrieden bin, dass du halt jemanden in einem Main-Event packst, der halt als Singles-Wrestler sich so unfassbar schwer tut damit. Also bei Mania würde ich eigentlich bei jedem relevanten Match fast den Anspruch haben, das muss mal auf die ungefähr 4 Sterne kommen, um es in Meltzer-Sprache auszudrücken. Ich wäre bei Jey Uso gegen Gunther überrascht, wenn es auf die 3 kommt, weil ich sehe in Jey Uso keinen 4-Sterne-Wrestler, bei weitem nicht aktuell. Ja, vor allem ist er halt meiner Meinung nach immer noch ein Tag-Team-Wrestler. Ne? Ich meine, du hast es mit, es gibt Dutzende Teams, wo das mitgelaufen ist. Beispielsweise die Hardys oder sowas, die hast du als Team gehabt und hast hinterher Jeff den Push gegeben und Matt blieb so ein bisschen auf der Strecke. Das passiert öfters mal, aber dass du dann so einen gravierenden Qualitätsunterschied feststellen musst, wenn er denn dann im Singles-Bereich workt, ist dann doch ein bisschen traurig. Also das Match gibt es in voller Länge auf YouTube zu sehen von Saturday Night's Main Event. Und das war aber dann jetzt Gunther gegen Jey Uso, korrekt? Ja, hochgeladen vor 2 Monaten. 26. Januar hochgeladen. Wunderbar, dann hätten wir das auch erledigt. Ich würde sagen, in diesem Sinne kommen wir einfach zur nächsten Sprachnachricht. Und diese ist von Samo, an den natürlich auch direkt mal ein paar Grüße rausgehen. Bitteschön. Hallo, liebes Podcast-Team. Ich habe mich mit der Frage schon vorher beschäftigt und ich denke, wenn ich das versuche, objektiv zu behandeln, ist das eher ein Flop als Top. Also es ist eher belanglos, weil ja, du hast da ein paar Namen, du hast hier ein paar Geschichten, aber ich denke mir immer, okay, WrestleMania ist der Super Bowl des Wrestlings. So, das ist das, wo egal wer, der keine Ahnung vom Wrestling hat, der sagt, alles klar, es ist wieder WrestleMania Season, ich gucke da mal rein. Oder ich gucke mir WrestleMania per se an. So. Und ich glaube, dieses Jahr ist es sehr belanglos, aber vielleicht könnt ihr auch die eine Frage beantworten, die ich mir selber gestellt habe. Wenn ihr nichts mit Wrestling zu tun haben würdet, würdet ihr allein vom Aufbau das schauen? Ich habe gesagt, nein, würde ich nicht. Und ja. So, vielen lieben Dank, Samo. Samo findet auch, dass das alles eigentlich ziemlicher Mist ist und hat uns am Ende auch noch allen eine Frage gestellt, nämlich, wenn ihr nichts mit Wrestling zu tun haben würdet, würdet ihr das vom Aufbau her schauen? schauen. Ich bin mal so frei und fange mal an. Wenn ich mit Wrestling nichts am Hut habe, kenne ich auch logischerweise den Aufbau nicht. Eine potenzielle Matchcard würde mir wahrscheinlich auch nichts sagen. Es könnte aber sein, dass der Name John Cena mir vielleicht was sagen würde. Um es kurz zu machen, wenn es mir ein Kumpel empfehlen würde, würde ich es wahrscheinlich angucken. Ansonsten nur das John Cena Match. So, genug von mir. Stefan, du bist wieder an der Reihe. Was sagst du zu dem, was wir gerade gehört haben? Bitteschön. Bevor ich zur Frage komme, finde ich ein anderer nicht unwichtiger Aspekt gerade in die Sache rein, nämlich die Tatsache, dass es halt praktisch der Super Bowl des Wrestlings ist. Und da kann man einerseits sagen, ja, ist vollkommen richtig und ist auch gut so, dass es halt dieses eine große Event im Jahr gibt oder dieses eine größte. Aber andererseits ist es auch ein wahnsinniges Problem. Ein Stück weit das, was ich eben schon meinte, du musst halt 14 Storylines irgendwie aufbauen. Aber wenn man das jetzt beispielsweise mal den WWE-AEW-Vergleich hat, hast du halt bei AEW nie den Fall, dass du ein Haupt-Pay-Per-View im Jahr hast, vielleicht All-In, aber das gab es zumindest nicht mal in jedem Jahr. Von daher hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber bei AEW hast du nicht den Fall, dass du in jeder Storyline halt wirklich so das große Match in dieser Feder halt bringen musst, sondern in manchen hast du es und in manchen benutzt du das halt, um diese eine andere, größere Storyline wieder weiter aufzubauen. Bei WWE musst du halt gucken, dass du 14 Matches ungefähr gerade auf ihrem Peak der Spannung hast, wenn du es halt auf Mania bringst, weil sonst geht's halt unter. Das halt nochmal so als ein Aspekt, was es halt immer ein bisschen schwieriger macht, eine richtig gute Mania-Card zu haben. Zu der Frage, ich glaube, das Problem ist einfach, dass Wrestling, glaube ich, kein Gelegenheitsevent ist oder so. Also, um nochmal den Super Bowl-Vergleich zu bringen, ich gucke im Normalfall kein Football, aber im Super Bowl gucke ich ungefähr jedes zweite Jahr dann doch den irgendwie live mit, weil man da einfach leicht reinkommt. Und beim Wrestling hast du, glaube ich, ein bisschen das Problem, wenn du nicht in den Storylines drin bist oder das vielleicht generell so ein bisschen beknackt findest, dass sie in Anführungszeichen nur so tun, als würden sie sich schlagen. Das ist ja, glaube ich, sich ganz stark schon die Geister dann scheiden. Ob du überhaupt ein Grundinteresse mitbringst oder nicht. Und ich glaube, die meisten Wrestling-Fans sind Wrestling-Fans, weil sie ja schon seit vielen Jahren sind. Und bei anderen Sportarten, wie beispielsweise natürlich Fußball auch, hast du halt dann viele Leute, die sich halt dann einzelne Spiele mal angucken, weil es gerade irgendwie Gesprächsthema ist oder ähnliches. Und deswegen, wenn ich, glaube ich, kein Wrestling-Fan wäre, dann würde ich mir auch, glaube ich, eine WrestleMania eher nicht anschauen, weil ich einfach gar keinen Bezug dazu habe. Und wie gesagt, im Vergleich zu anderen Sportarten ist, glaube ich, dieser Bezug dazu wichtiger, um zu gucken, weil eine größere Hemmschwelle dafür da ist. Ja, vielen lieben Dank, Stefan, für deine Ausführungen. Benny, dann bist du jetzt nun an der Reihe. Bitteschön. Ja, und zwar, also ich habe diese Frage, würde ich mir das angucken, wenn ich kein Wrestling-Fan wäre? Ich bin jetzt von folgendem Szenario ausgegangen. Stell dir vor, du hockst bei ein paar Kumpels und es läuft einfach da. Es läuft WrestleMania und du sitzt da vorm Fernseher und frisst ein paar Chips, trinkst ein paar Bierchen. Ich weiß nicht, ob es mich hooken würde, aber wir wissen alle, dass WWE diese Hype-Videos, die vor den Matches kommen, das können die. Ja, da sind die Meister drin. Genau, und ich weiß nicht, ob mich das als 0815 Nicht-Wrestling-Fan nicht irgendwie hooken würde. Also es könnte schon sein, dass, weil man kriegt ja dann den Aufbau innerhalb von einer Minute irgendwie um die Ohren geballert. Und ich glaube, da könnte schon sein, dass ich sage, ey komm, das gucke ich mir mal an. Ich will jetzt wissen, wie das zu Ende geht hier, diese Fehde, wenn sich da, weiß ich nicht, Roman Reigns, CM Punk und Seth Rollins auf die Mütze hauen. Andererseits, durch diesen langen Zeitraum, sind wir halt ehrlich, Es verlaufen sich manche Sachen woanders, das Feuer ist so ein bisschen weg. Und das hatten wir die Jahre vorher auch. Das ist halt irgendwie normal auf diese Dauer. Ich würde wahrscheinlich, also ich bin kein Freund, der, nochmal um darauf zurückzukommen, wir haben ja jetzt 2 Tage WrestleMania, 14 Matches. Ich bin auch kein Freund davon, eine 2-Tages-WrestleMania abzuhalten. Ich bin eher ein Freund davon, ey, macht ein Tages WrestleMania, dann macht er in der Pre-Show 2-3 Matches, die nicht so wichtig sind, und dann macht die Card voll mit geilen Matches. 5, 6, 7 Stück. Wir hatten jetzt bei Triple H oder gerade bei Triple H die Pay-Per-Views. Wie viele Matches waren da maximal drauf? 4, 5 Stück? Wenn es hochkam. Eigentlich immer 5 Stück sollen das sein, laut dem neuen Konzept. Ja, und beim Rumble waren es 3, 4? 4? Ich glaube 4. Vier, ja. Genau, vier Matches, wo du halt die zwei Rumble-Matches, klar, und dann hattest du noch zwei andere Matches mit dabei. Und da bin ich halt der Meinung, die waren ein bisschen weniger und dafür geilere Stories. Du kannst ja zum Beispiel, weil du gesagt hast, Cena ist irgendwie nicht da und Cody muss die Story irgendwie alleine weiterspinnen. Ja, dann lass die Story doch zwei Wochen aussetzen. Es interessiert doch keinen. Hauptsache, es ist wieder irgendwie ein bisschen Feuer mit drin. Du kannst ja aus irgendwelchen Gründen, ja, hier Cody heute bla bla bla, aber dann hast du halt wahrscheinlich wieder das Problem mit den Ratings. Wäre für mich allerdings spannender, als wenn du irgendwie jede Woche einen Cody hast, der irgendwie eine Promo hält, die irgendwie ins Leere läuft. Und ja. Alright, vielen lieben Dank, Benny. Ich sag mal so, um auch mal meine 2 Cent hier mit in den Raum reinzuschmeißen. Du müsstest bei der Mania schon immer wirklich das Beste bringen, was du hast, den besten Aufbau, den du hast und so weiter. Denn wir alle wissen, wenn euch das jetzt schon vorkommt wie so ein Tief, das eigentliche Sommerloch kommt erst noch, nämlich das ist die Zeit nach Mania bis zum SummerSlam, der übrigens dieses Jahr auch das erste Mal zweitägig wird. Und gar kein Bock drauf, wirklich. Und zu den 2 Tagen und so weiter, da kommen wir dann gleich auch noch zu. Und weil ja alle guten Dinge bekanntlich 3 sind, kommt nun der nächste Tobias, an den auch ein paar Grüße rausgehen. Aber es ist unser Tobias, unser Tobi 180, bitteschön. Ich finde die Serie World Wrestling ja vergleichsweise schwach. Es werden viele Matches nicht so aufgebaut, wie man es sich wünschen würde. Beispielsweise Tiffany Stratton gegen Charlotte Flair, was als Match erstmal sehr gut klingt. Genauso wie Kevin Owens gegen Randy Orton. Aber bei Matches hat man gut angefangen und dann irgendwann stark nachgelassen. Gunther gegen Jey Uso wurde nicht mal gut angefangen aufzubauen. Es war einfach von Anfang an, naja. Außerdem hatten wir das Match schon und es war da auch nur okay und nicht so, dass ich sage, ich müsste mir das auf eine Mania reinziehen. John Cena gegen Cody Rhodes hat halt irgendwie dieses Gefühl, dass es momentan mehr John Cena gegen die Fans ist und nicht John Cena gegen Cody Rhodes. Auch wenn sein Heel-Turn natürlich für Wochen an Schlagzeilen gesorgt hat. Vielen lieben Dank, Tobi. Auch unser Tobi aus dem Team hat nicht viele wirklich lobende Worte für die diesjährige Road übrig. So wie das hier überwiegend klingt, könnte man die diesjährige Mania, könnte die ja vielleicht einen Platz der schlechtesten Manias kriegen, oder Benny? Könnte man so weit gehen oder wäre das zu streng? Bitteschön. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu streng. Wir hatten ja jetzt gerade, Tobi hat es gesagt mit Tiffany Stratton und Charlotte, dass da ein bisschen die Luft raus war. Okay, ich finde, nach der Promo, die sie sich da letzte Woche, glaube ich, war es, um die Ohren gehauen haben, war ich schon wieder ein bisschen gehypter. Gut, Kevin Owens gegen Randy Orton wird ja anscheinend nicht stattfinden, da Kevin Owens sich operieren lassen muss im Genick, so viel ich mitbekommen habe. Und schauen wir mal, was sich da für Randy Orton vielleicht noch entwickelt. Wie gesagt, allgemein der Aufbau, er zieht sich dieses Jahr ein wenig mehr als gefühlt die letzten Jahre. Aber ich würde sagen, wir warten mal ab und gucken uns die Mania mal an. Vielleicht wird sie ja sogar die beste Mania, die wir bis jetzt hatten. Sehr optimistisch. Vielen lieben Dank, Benny. Stefan, ist das zu hart oder bittere Realität? Bitteschön. Also erstmal ganz liebe Grüße an Tobi. An der Stelle vielleicht auch noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Tobi, Sean und ich haben nämlich uns die Zeit genommen, um praktisch ein mehrteiliges Special über John Cenas Leben und Karriere zu machen. Und da hat Tobi auch den 2. Teil von geschrieben, der seit Sonntag online ist. Also da vielleicht nochmal kleine Werbung in eigener Sache. Kommt sehr jetzt, lesenswert, sehr lesenswert. Ich habe alles gelesen bis jetzt. Sehr schön, danke. Kommt diese Woche und nächste Woche noch Teil 3 und 4 raus. Ansonsten, ich glaube, der Punkt mit bester, schlechtester Mania aller Zeiten, ich glaube, so fair müssen wir sein und da wenigstens noch den Event abwarten. Ich glaube, vieles ist einfach davon auch abhängig, wie ist dann die Stimmung in der Arena, wie gut sind die Matches, was passiert noch, was wir vielleicht nicht erwarten, weil es einfach kein Teil der Matchcard-Stand jetzt ist, und weitere Aspekte dann einfach noch, die wir, glaube ich, dann abwarten müssen. Ich glaube, schlechteste Mania. Ich glaube, so weit müssten wir so oder so nicht gehen. Ich gehe mal irgendwie davon aus, dass in den letzten 40 Jahren schon irgendwie so ein Mist dabei gewesen war, dass irgendwas das garantiert unterbieten wird. Ich möchte aber auch nicht zu hart sein. Wie gesagt, die letzten ein, zwei Wochen waren ja auch nochmal besser als der Aufbau dann davor. Also ich wäre irgendwo, glaube ich, gerade bei unterdurchschnittlich. Wie gesagt, hättet ihr mich vor 2 Wochen gefragt, hätte ich es zerrissen. Aktuell hätte ich gesagt, ja, eher schlecht, aber zumindest würde ich so fair sein und halt den Event dann noch abwarten. Alright. Ich hätte noch eine Zwischenfrage, Roddy, ja. Sorry, dass ich störe. Kein Thema. Was ist denn eure Lieblingsmania? Was ist denn für euch die beste WrestleMania? WrestleMania X7 2001. Gute Frage. Also 2001, da war ich bei der Mania 2 Jahre alt. Die habe ich noch nie in Gänze geguckt. Das kann ich gar nicht beurteilen. Dann musst du die unbedingt mal nachschauen auf dem Network. Unbedingt. Also aus dem Bauch heraus gefragt, hätte ich vielleicht am ehesten gesagt, boah. Ich bin jemand, ich vergesse immer relativ schnell Teile des Events, vor allem nach ein paar Jahren. Deswegen müsste ich das fast nach einzelnen Momenten entscheiden. Mein erster Gedanke wäre jetzt in dem Aspekt vielleicht WrestleMania 31 gewesen, aber kann auch sein, dass ich hier gerade schon wieder Quatsch erzähle. Also vielleicht die Einschätzung nicht zu ernst nehmen. Ach, alles gut. Brando, wie sind deine? Na, du weißt, was meine Lieblings-WrestleMania ist. WrestleMania 20. Ich wollte es nur von dir hören. Ich weiß, da war viel Schrott dabei. Das ist aber für mich, WrestleMania 20 ist für mich ein Guilty Pleasure irgendwie. Ich gucke mir auch gern Brock Lesnar gegen Goldberg an. Ich weiß nicht warum. Oder auch Kane gegen den Undertaker, als der Deadman wieder zurückkam. Und natürlich, Triple Threat Match, Triple H, Shawn Michaels, Chris Benoit, ist ein All-Time-Classic. Das ist Wahnsinn, das Match. Ja, ich wüsste auch keinen Grund, weswegen wir den Namen Chris Benoit hier nicht im Podcast sagen dürfen, denn er war wirklich ein hervorragender Wrestler und ein ausgezeichneter Techniker, der seinerzeit auch schon einiges voraus war. Und ich finde, so fair sollte man sein und das zumindest in diesem Kontext raushauen zu dürfen. Selbstverständlich. Ich gehe da mit Paul Heyman als Wrestler, einer der Top 5, als Mensch. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Brauchen wir nicht drüber reden. Und deswegen grüße ich einfach mal unseren neuesten WhatsApp-Admin, The Underground, denn der hat Folgendes zu sagen. Bitteschön. Ist die World WrestleMania stark oder schwach? Tja, gute Frage. Weil klar, wir haben mit John Cena gegen Cody Rhodes ein super Programm, wo jeder sicher heiß darauf ist, was wir bei WrestleMania sehen, gerade durch John Cena's Heel-Turn. Wenn wir aber mal genauer darauf schauen, die Matches, die wir bekommen, die werden grandios, das dürfte keine Frage werden. Kevin Owens, Randy Orton oder Gunther gegen Jey Uso, die Leute sind da drin. Aber sind diese Matches wirklich so besonders? Ich glaube, die Road to WrestleMania lebt dieses Jahr sehr vom John Cena Heel Turn. Hätten wir den nicht gehabt, würden wir heute davon sprechen, wie langweilig und belanglos die Road ist, weil es das einzige Programm ist, das wirklich Feuer hat. Alright, vielen lieben Dank, Underground. Underground findet das Programm mit John Cena gegen Cody super. Auch die Matches dürften ziemlich gut werden, sagt er. Er ist der Meinung, dass wenn man John Cena's Heel-Turn nicht gehabt hätte, wir heute vielleicht darüber reden würden, wie belanglos doch die ganze Road ist. So, nun haben wir ja jetzt bereits schon mehrfach gehört, wie langweilig und fad doch das Ganze ist. Mal zusätzlich noch eine Frage von mir, das war nämlich das, was ich mir hier notiert hatte. Denkt ihr, dass eine 2-Tage-Mania einfach viel zu viel ist? Ich meine sogar, dass der SummerSlam dieses Jahr auch 2-tägig wird. Und ich gebe einfach mal ab an Stefan und frage dich, was möchtest du denn dazu sagen, was wir von Underground gehört haben und auch, ob 2-Tage-Mania einfach zu viel sind. Bitteschön. Ich fange einfach gerade mal mit deiner Frage an. Ich glaube, es ist nur sinnvoll, wenn du es halt auch anständig bedienen kannst, wenn du es halt, also ganz allgemein gesprochen. Letztes Jahr war es ein Stück weit sinnvoll, weil halt der Main Event von Tag 1 auf Tag 2 aufgebaut hat. wenn du ansonsten es mal wirklich schaffst, dass du 10 bis 15 Matches hast, die so heiß sind, dass du sagst, boah, ich muss davon alle auf die Card bekommen, dann ja, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll und eine gute Sache. Realistisch betrachtet funktioniert das aber eher nicht. Also weder, dass du einen Aufbau von Tag 1 auf 2 hast, auch nicht, dass du halt genug Matches hast, um das zu füllen. Meiner Meinung nach muss auch nicht jeder nennenswerte Wrestler des Rosters irgendwie auf diese Mania-Card gepackt werden. Einfach nur, dass er oder sie halt dann auch Teil von Mania auch wirklich ist. Von daher finde ich das weder mit SummerSlam sinnvoll, noch in den meisten Malen von WrestleMania, einfach weil es zu viel ist, du hast zu viele Downer auf der Card und dann einfach den Fakt, dass es sich zu sehr zieht und meistens auch Tag 1 sehr darunter leidet, dass die Hauptstoryline einfach an dem Tag nicht vertreten ist. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig, weil es auch irgendwie nicht Sinn der Sache ist. Also stelle ich mal ein WM-Finale vor, wo die erste Halbzeit Samstag spielen und die zweite Halbzeit spielen wir dann Sonntag. Einfach nur, dass wir halt ein weiteres Event bedient haben. Und genauso wie es in anderen Sportarten nicht funktionieren würde, glaube ich, dass es auch im Wrestling in den aller seltensten Fällen vielleicht mal in irgendeiner Form sinnvoll wäre. Zu dem, was gerade noch The Underground gesagt hat, manches davon haben wir ja eben schon angesprochen. Deswegen möchte ich das jetzt gar nicht allzu sehr wiederholen. Beispielsweise Cody gegen Cena, meiner Meinung nach trägt das überhaupt nichts gesamttechnisch auf die Mania geguckt. Also wir hatten jetzt ein gutes Segment zwischen den beiden und natürlich den Cena-Heel-Turn, die besonders war, aber ansonsten ist diese Storyline wirklich kaum über Durchschnitt, meiner Meinung nach. Mhm. Ich finde aber den Aspekt spannend und da würde ich fast gerne mit The Underground ein bisschen in den Dialog gehen, dass es In-Ring-Spitze wird. Also das ist sogar einer meiner Punkte, wo ich mir auch Sorgen mache, dass es nicht gut wird, weil wir einfach einen John Cena haben, der fast 50 ist, und John Cena war nie sehr gut im Ring. Er war meistens okay bis ganz gut, aber man hat auch bei ihm relativ stark gemerkt, dass er in den letzten paar Jahren abgebaut hat. Ja. Und das finde ich schon ein bisschen aus der In-Ring-Perspektive ein bisschen schwierig, das als Main-Event von Nacht 2 halt dann dementsprechend zu haben. Zu Gunther und Jey Uso habe ich genug gesagt. Ich glaube, dass das ein Stinker wird davon. Also das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Und auch andere Matches dabei sind, von denen ich mir In-Ring nicht viel erwarte. Also wir haben auch noch Sachen wie Jade Cargill versus Naomi. Das Women's wird doch bestimmt ein Knaller. Women's Tag Team Matches sind auch meistens nicht sonderlich gut. Ich bin auch In-Ring kein Fan von einem LA Knight. Also da weiß ich auch nicht, was das Match gegen Jacob Fatu mir wirklich groß bringen soll. Die beiden Women's World Title Matches, das sind die, wo ich mir In-Ring viel erhoffe und hoffe, dass es halt auch den restlichen Pay-Per-View halt so ein bisschen tragen wird. Und alle anderen, also um es nochmal in Meltzer-Sprache auszusprechen, ich weiß nicht, in welchem Match man hier irgendwie 5-Sterne-Potenzial sieht. Also ich ehrlich gesagt in keinem, abgesehen von den Frauen-Matches. Und bei den Männern, finde ich, bin ich fast schon enttäuscht, was für Leute halt auf der Matchcard gelandet sind. Alright, vielen lieben Dank, Stefan. Ja, da sind wir mal gespannt, wie das dann hinten raus tatsächlich wird. Benny, ich gebe die Frage einfach mal so weiter. Bitteschön. Kannst du mir die Frage bitte nochmal wiederholen? Stefan hat so viel geredet, der hat mich so um den Finger gerade gewickelt, dass ich die Frage vergessen habe. Ja, also Underground, ich finde das Programm mit John Cena gegen Cody super und ist halt auch der Meinung, dass John Cenas Heel-Turn das Ganze ein bisschen trägt. Stefan ist nicht der Meinung. Meine Frage war jetzt, ob ihr denkt, dass eine zweitägige Mania einfach zu viel ist. Okay, dann fange ich auch bei deiner Frage an. Ja, WrestleMania auf 2 Tage ist zu viel. Wir sind würde ich sagen, ein wenig übersättigt vom Wrestling und dann 2 Tage WrestleMania. Ich werde mir sicherlich nicht 2 Tage am Stück WrestleMania angucken. Ich werde wahrscheinlich Nacht 1 live gucken und Nacht 2 vielleicht 2-3 Tage später einfach nur, damit ich es gesehen habe. Zu dem Punkt John Cena gegen Cody Rhodes. Stefan hatte gesagt irgendwie, beziehungsweise The Underground meinte, das wird gut im Ring, das sehe ich ganz klar wie Stefan. Ich weiß auch nicht, warum Stefan sagt, dass John Cena mal gut war im Ring. Die Five Moves auf Ground. Nee, Stefan hatte gesagt, dass er Cena sieht gut bis Durchschnitt, irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ja, maximal. Ja, also ja, darauf halt auch bezogen, dass beispielsweise, wenn wir jetzt, also dadurch, dass ich jetzt auch das Cena-Special geschrieben habe, habe ich natürlich ein paar alte Matches angeguckt und beispielsweise Punk gegen Cena, Money in the Bank 2011 war schon wirklich gut. Keine Ahnung, auch das eine Match gegen AJ Styles, Rumble 2017. Und natürlich hatte er da Top-Gegner im Ring, aber okay bis gut würde ich ihm zumindest geben. Also ich nehme John Cena über Jey Uso an jedem Tag der Woche. Ja, okay, da gehe ich mit. Ich persönlich finde, du kannst, oder wenn der Gegner stimmt, kann Cena gute Matches machen. Ich weiß auch nicht, ob es an Cena liegt oder ob es an seinen Gegnern liegt, ob die ihn dann mit durchziehen. Ich erinnere mich an Matches Cena gegen Great Khali, die wirklich unterirdisch waren. Ja, was willst du da auch machen, wenn du Great Khali als Gegner hast? Bitte, ich kann es auch gegen Pfosten kämpfen. Der Undertaker hat ein bisschen noch was rausgeholt, will ich nur mal sagen. Und nee, ich freue mich nicht auf das Match Cody Rhodes gegen Cena. Das allgemeine Problem ist, dass die WWE, ja, Cena ist ein Draw. Aber wir hatten es die letzten Jahre immer wieder irgendwie. Letztes Jahr war es mit The Rock, dass man irgendwie einen ehemaligen Wrestler rangezogen hat, um Hype zu kreieren. Du hattest vor ein paar Jahren Triple H gegen Sting, wo dann die NWO mit rauskam und die DX, und um irgendwie ein bisschen Hype zu generieren. Das Match war aber Sting gegen Triple H war scheiße. Ja gut, aber es war ja auch nicht der Main Event, ne? Das ist ja... An der Stelle war nochmal Grüße an WrestleMania 31. Yes. Ach ja, stimmt, bei WrestleMania 31, genau. Nee, aber wir sind halt an einem Punkt, wo Hype generiert wird mit Leuten, die mit dem Wrestling im Grunde nichts mehr zu tun haben. Ein The Rock hat in seinem Tagesgeschäft nichts mehr mit Wrestling zu tun. Und auch ein John Cena hat mit Wrestling nichts mehr zu tun. Da müssen wir halt auch drauf eingehen. Und dann wird ein Hype hochgezüchtet. Mich hat es ja gewundert, dass, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Oder vor drei, kann schon ein paar Jahre her sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Sami Zayn gegen Johnny Knoxville, dass das nicht im Main Event war. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann das war, aber das war ja auch nur so ein Geek-Match. Ja, aber da sind wir an dem Punkt, was Stefan vorhin sagte, wenn du 14 Storylines hast, die irgendwie auf dem Peak sind und die dann bringst an zwei Tagen, dann ist das für ihn okay, aber du hattest ja Matches dabei, die einfach nur gebookt wurden, um ein bisschen Hype zu generieren, wie zum Beispiel Sami Zayn gegen Johnny Knoxville, und die du dann einfach auf die Karte schmeißt, weil du denkst, es zieht Leute, und mit Wrestling hat das aber nichts mehr zu tun. Ich muss aber sagen, ich fand Sami Zayn gegen Johnny Knoxville, ich glaube, das war WrestleMania 38, also vor 3 Jahren, fand ich aber wahnsinnig unterhaltsam. Ja. Ich fand das auch lustig. Die Story war natürlich Quatsch, aber unterhaltsam war es. Ich glaube, eine Sache, die du gerade auch angesprochen hast, warum halt jetzt in dem Fall Cena, letztes Jahr Rock, ich glaube, dass einfach die WWE gerade wieder an einem Punkt ist, wo sie ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen händeringend, aber relativ stark halt nach neuen Topstars irgendwie ächzen, weil in den letzten Jahren hatten wir sehr oft Leute wie Brock Lesnar und Roman Reigns. Brock Lesnar ist gerade aus einem anderen Grund raus. Roman Reigns hatten wir jetzt gefühlt in jedem Main Event der letzten 10 Jahre irgendwie drin. Und dann hast du gerade noch wirkliche Draws, die irgendwie mehr oder weniger Vollzeit Teil des Rosters sind. Wahrscheinlich Cody Rhodes und CM Punk. Und dann wird es wahrscheinlich schon äußerst subjektiv. Und ich glaube, dann ist es halt schon fast schwierig, irgendwie was Neues zu finden, weil wenn du jetzt nicht nochmal Cody gegen Roman bringen möchtest, was wir jetzt schon 2 Jahre am Stück hatten, dann wäre jetzt ja schon gezwungenermaßen deine Wahl wahrscheinlich Cody gegen Punk, und ansonsten, ja, wie gesagt, vielleicht kommen noch ein paar Leute dahinter, Leute wie McIntyre, Orton, vielleicht ein Kevin Owens, aber auch, also da fangen wir schon an bei Leuten, die halt nicht diesen Peak halt von Popularität von Rhodes haben, aktuell. Das ist halt das Problem, du hast jahrelang vergessen, irgendwelche Stars aufzubauen und versuchst jetzt nochmal irgendwie Hype zu generieren mit den alten Stars, was ich verstehen kann. Andere Sache noch, weil du sagtest, Stefan, du siehst kein 5-Sterne-Match auf der Card bei den Männern. Eins, was noch nicht offiziell bestätigt ist, glaube ich schon, dass das ein 5-Sterne-Match werden könnte. Und zwar Penta gegen Bron Breakker gegen Finn Balor. Ja, also ich glaube, mittlerweile müsste es offiziell sein. Ich glaube, das ist ein 4-Way-Match noch mit Dominik. Korrekt. Da ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass einfach Multiman-Matches manchmal ein bisschen schwierig sind, beispielsweise die Sterne-Ratings halt hoch abzugreifen, weil da halt immer ein bisschen so die Technik und Qualität ein bisschen leidet, dadurch, dass du halt immer wieder einen Wechsel von den Leuten aktiv im Ring hast. Aber ja, ansonsten gehe ich da mit. Das wird wahrscheinlich in-ring technisch eins der besten Matches am Wochenende sein. Aber da ist halt da wieder der Punkt, es ist halt am Ende halt auch nur ein Intercontinental-Match. Und die Storyline-Bewertung ist auch da natürlich wieder wahnsinnig subjektiv, aber ich glaube, das Match interessiert mich einfach vom sonstigen Aspekt zu wenig, als dass ich da genug involviert wäre. Aber wie gesagt, das ist subjektiv, das kann jeder selbst entscheiden. Alright, meine Lieben. Kommen wir nun zur letzten Sprachnachricht des Abends und diese ist von Pascal, an den auch ein paar Grüße rausgehen. Bitteschön. Guten Morgen zusammen, der Pascal hier. Ich bin von der diesjährigen Wort überhaupt nicht überzeugt. Sie bringt meiner Meinung nach kein WrestleMania-Feeling rüber. Angefangen mit Jey Uso, der den Rumble gewinnt, was ein Schocker, ein Upset war. Aber jetzt die Fehde gegen Gunther ist meiner Meinung nach sehr, sehr langweilig. Was mir leid tut für Gunther, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Und im Allgemeinen sehe ich das Problem bei WrestleMania bei den zwei Tagen, dass du zu viele Matches hast, die du relevant bringen musst. Du musst zu viele Matches bringen generell. Und das ist aktuell nicht möglich, beziehungsweise mit den Bring-Entscheidungen nicht möglich. Plus, du hast wahrscheinlich zu sehr das Augenmerk auf Allstars gelegt, anstatt dass du die eigenen Stars rüberbringst, overbringst. Ja, so eine allgemeine Kritik. Liebe Grüße. Vielen lieben Dank, Pascal. Auch Pascal sieht das alles eher schwierig und nimmt Bezug auf die zwei Tage, die Mania dauert. Das haben wir ja eben auch schon so besprochen und er sieht es auch genauso, wie wir das alle sehen. Ich mache das mal ein bisschen anders. Da die Mehrheit der Sprachnachrichten das eher alles kritisch sieht, machen wir es jetzt so, dass jetzt zum Ende des Podcasts einfach jeder von euch beiden einfach mal seinen Gesamteindruck preisgibt, wie er was denn wovon hält. Einfach nochmal alles zusammenfasst oder falls er noch nicht irgendwas erzählt hat, das gerne noch hinzufügt. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dir an, Benni. Bitteschön. Ja, also ich bin erstmal ein bisschen verwundert, dass es wirklich fast durchaus negativ war, weil ich fand, die Stimmung in den Gruppen war jetzt nicht so negativ. Aber gut, ich persönlich freue mich auf WrestleMania, einfach weil es ein Highlight ist im Jahr. Wie gesagt, ich werde mir nicht beide Tage irgendwie live reinziehen, da habe ich keine Muße für. Und ich bin gespannt, wie sich es jetzt noch weiter aufbaut. Wir sind ja auch noch in der Midcard-Storyline hier mit Chad Gable und Rey Mysterio oder Dragon Lee. Da bin ich auch noch gespannt, wie sich das aufbaut, weil das kann auch ein Showstealer werden, in meinen Augen. Chad Gable ist für mich einer der begnadetsten Wrestler, die bei WWE im Moment rumlaufen, wird leider nur beschissen gebuckt. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was sie jetzt mit Randy Orton machen, ob wirklich Nick Aldis vielleicht mal doch einen Mania-Spot noch bekommt in seinem Alter. Obwohl, so alt ist er, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Und wie gesagt, ich freue mich auf Mania und bin eigentlich gar nicht so negativ gestimmt, weil Mania immer irgendwie einen langen Atem gebraucht hat. Gerade die Road hat immer einen langen Atem gebraucht. Alright, vielen lieben Dank, Benni. Stefan, dein Gesamteindruck, bitteschön. Also erstmal kurz der Fun-Fact, Nick Aldis ist 38. Der ist sehr viel jünger als viele andere auf der Card und beispielsweise 10 Jahre jünger als Randy Orton. Ist eher vielleicht die spannende Frage, wie es dazu gekommen ist, dass er in dem Alter eigentlich nur noch eine GM-Rolle hat und halt nicht mehr aktiver Wrestler ist. Aber jung genug wäre er auf jeden Fall dafür, noch ein anständiges WrestleMania-Match abzuliefern. Zur eigentlichen WrestleMania. Bei mir hat einfach so ein bisschen dieser Negativ-Hype der letzten Wochen ziemlich sicher dafür gesorgt, dass es wahrscheinlich die erste Mania seit ungefähr 10 Jahren wahrscheinlich sein wird, die ich mir nicht live anschauen werde. Also wahrscheinlich gar nichts davon, einfach nur, weil, also wenn ich ganz ehrlich bin, das geht von 2 bis 6 Uhr morgens, das schaffe ich bei der Matchcard nicht wach zu bleiben. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie darüber reden, dafür bin ich zu alt, weil so alt bin ich noch nicht, das wäre ein bisschen Quatsch, aber das packe ich nicht mehr. Mit 18 hätte ich das geschafft, mit 26 kriege ich das, wie gesagt, bei der Matchcard nicht mehr hin. Ach komm schon, ich bin 35. Ja, deswegen möchte ich das eigentlich nicht aufs Alter schieben, aber wie gesagt, vor 10 Jahren hätte ich es hinbekommen, das schaffe ich nicht mehr. Dafür interessiert es mich dann doch zu wenig, es tut mir leid. Ansonsten, das Ding ist halt einfach, was ich ja auch schon ganz am Anfang des Podcasts gesagt habe, es ist für mich einfach so multikausal, also aus so vielen verschiedenen Gründen bestehend, warum ich irgendwie damit unzufrieden bin, dass ich jetzt auch gefühlt nochmal Match für Match durchgehen könnte und bei allem irgendwas sagen würde, wo mich die Ansetzung stört, die Storyline stört, es ist belanglos, es ist langweilig, das Match wird schlecht, whatever. Ich würde bei allem irgendwas finden. Und ich bin mir, glaube ich, relativ sicher, ich würde bei allem irgendwas finden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich die letzten Jahre definitiv nicht hatte. Und deswegen wird es bei mir, glaube ich, eine Sache, ich gucke es mir am Tag danach an und werde ein bisschen skippen, weil, wie gesagt, manche Matches interessieren mich so wenig, da schaue ich mir höchstens das Finish an, maximal. Meine beiden Highlights, vielleicht meine drei Highlights, werden In-Ring, das eben schon angesprochene Intercontinental-Match, dann die beiden Women's World-Title-Matches, weil ich da einfach die Hoffnung habe, dass es da richtig, richtig, richtig gut werden könnte in Ring. Und zumindest beim Triple Threat Match zwischen Reigns, Punk und Rollins habe ich irgendwie die Hoffnung, dass da mehr passieren wird, als wir gerade davon ausgehen. Also, dass es nicht einfach nur ein Three-Way wird und am Ende gewinnt jemand und am Ende ist dann einfach ein jubelnder Reigns, Punk oder Rollins und Kamera aus und Ende, sondern ich glaube, vom Bauchgefühl her, da wird irgendwie was so Großes passieren, dass das noch ein Grund sein könnte, warum es der Main Event von Nacht 1 wird. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich weiß, ich rede gerade schon wieder gefühlt 3 Minuten am Stück, aber kein Problem, alles gut. Es hat so viele Gründe, die ich jetzt alle nochmal durchgehen müsste und ich glaube, jeder, der diesen Podcast einigermaßen aufmerksam zugehört hat, wird vielleicht einigermaßen nachvollziehen können, in welchen Punkten ich unzufrieden bin. Und damit möchte ich, glaube ich, die Frage mit beantworten. Alright, vielen lieben Dank, Stefan. Damit sind wir auch noch wieder am Ende unserer Ausgabe angekommen. Wenn ihr vielleicht auch gerne mal dabei sein wollt, kommt doch einfach in unsere WhatsApp-Community unter www.whatsapp.wrestling-infos.de. Dann seid ihr vielleicht in unserer nächsten Ausgabe auch mal zu hören. Und wenn ihr noch mehr von unserem Stefan hören wollt, habe ich noch einen brandheißen Tipp für euch. Unseren Elite Hour Podcast. Dort behandeln Stefan, Thorsten, Katar, Julian und David alles, was so bei AEW abgeht. Den Podcast findet ihr auf unserer Startseite im Board, auf YouTube, bei Spotify und Apple. Reinhören lohnt sich. In diesem Sinne möchte ich mich bei meinen beiden Gästen Stefan und Benny bedanken und auch gleich mal nachfragen. Wie fandet ihr es denn? Wer soll anfangen? Das könnt ihr auswürfeln. Na komm, Stefan, fang du an. Also mich hat sehr gefreut, da sein zu können, vor allem, weil es ja doch ein Thema ist, was für mich einfach so schwer ist, auf einen Satz oder auf einen genauen Aspekt runterzubrechen. Da habe ich mir natürlich auch schon in den letzten Wochen Gedanken drüber gemacht, was mich eigentlich stört. Und ich hätte gefühlt jedes Mal einen 30-Minuten-Monolog halten können, einfach nur, weil es halt einfach so viele Kleinigkeiten sind, die sich dann irgendwie aufbauen. Von daher fand ich sehr schön, immer die Möglichkeit da auch zu haben, mal ganz intensiv drüber zu sprechen. Jetzt, glaube ich, eine knappe Stunde 10 haben wir irgendwie voll gemacht. Das dann einerseits mit euch beiden und natürlich auch mit allen Leuten, die Sprachnachrichten geschickt haben, sodass wir einfach ganz viele verschiedene Meinungen und Eindrücke dann irgendwie jetzt hier drin haben. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ein Thema mit einer Frage, das ich auch sehr spannend fand. Und ja, bin ich mal gespannt, wann ich vielleicht nochmal hier auftauche, zu welchem anderen Thema. Ach, na klar, das kriegen wir schon irgendwie hin. Benny! Ja, ich bedanke mich erstmal an Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen. Vielen lieben Dank dafür. Dann bedanke ich mich bei allen, die eine Sprachnachricht geschickt haben. Und natürlich an Rodek, der hier wieder abgerissen hat wie ein Profi. Das muss man ja auch dazu sagen. Und ja, ich fand es eigentlich recht angenehm. Mir wurde jetzt eigentlich erst bewusst, dass ich die Road gar nicht so scheiße finde wie irgendwie alle anderen, sondern dass ich eigentlich recht, ich finde es recht okay. Da gab es schon Road to WrestleMania, die ich echt schlimmer fand. Und ich glaube, nach WrestleMania können wir dann nochmal richtig darüber sprechen, was genau nochmal richtig kacke war und was eigentlich am Ende richtig gut gelaufen ist. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Tschüss.